Nach 3 Monaten verlegten sie mich in einen anderen Bau. Ich kam in Gemeinschaftshaft. Sie hatten das wohl als Erleichterung gedacht. Die Konstellation war sehr neu. Ich war aus Eichkamp unter lauter Politische geraten. Es saßen in Moabit keine Eichkamper. Da saßen nur Kommunisten, Gewerkschaftler und andere Rote, die aufbegehrt hatten. Da saßen Polen und andere Reichsfeinde. Da saßen Tschechen und andere Gegner des Protektorates. Da saßen Juden, jüdisch Versippte, Judenknechte und andere Staatsfeinde. Rundfunkverbrecher, die hatten heimlich Straßburg oder Basel gehört und darüber geplaudert. Devisenverbrecher, die hatten Reichsmark ins Ausland mitgenommen. Wirtschaftsverbrecher, die hatten ein Viertel von Wurst ohne gekauft und hatten damit die deutsche Kriegswirtschaft untergraben. Dann gab es Boykotthetzer, Kritikaster und Intellektuelle, die sich durch abfällige Bemerkungen gegen das Heimtückegesetz vergangen hatten, bösartige Witzeerzähler, die auch zersetzten, und wieder andere, die einfach so Reichsfeinde waren. Die ganze Welt war ja damals voller Feinde, voller Untermenschen, Wühlmäuse und Blutsauger, die unser armes, stolzes Land untergraben wollten. Hier in Moabit lernte ich sie kennen. Und ich lernte Gefängnis kennen, die Welt der Gefangenen, die Sprache der Haft, die Riten der Resignation und der Hoffnung. Häftlingsriten, aus Brot Schachfiguren kneten, rauchen, ohne dass etwas zu riechen ist, Klopfzeichen geben, Kassiber schieben, Spielkarten aus alten Tüten verfertigen, die Freuden des Flurdienstes nutzen, beim Rasieren Auskünfte einholen, beim Spaziergang im Hof reden, ohne die Lippen zu bewegen. Es ist eine armselige und raffinierte Kunst, die Sprache der Gefangenen. Sie lebt von Zeichen an Türen und Wänden, von feinsten Geräuschen, kratzt Tabakreste und Stroh zusammen, horcht lange an Zellentüren, lernt feinste Töne unterscheiden und fällt eine Weile über jeden Neuankömmling her, presst ihn aus, als trüge er die Geheimnisse der Welt unter der Jacke. Erzähl doch, was gibt's denn, los, red doch, wie steht's draußen denn? Jeder Neue ist eine Hoffnung, die aufflammt, sich eine Weile hält und dann wieder versickert und langsam in dumpfes Brüten eingeht. Der Neue ist aus einem anderen Bau, ist schon fast ein Jahr hier und zeigt das verschmitzte Gesicht eines kleinen Gauners. Er fordert Kippen und bringt dafür verwegene Gerüchte mit. Wir werden verlegt, ihr werdet's ja sehen. Morgen kommt eine Kommission, ab April soll es etwas zu rauchen geben. Im C-Bau ist gestern Gesundheitsappell gewesen. Nächste Woche werden die Alten nach Tegel überstellt, die Politischen sollen nach der Prinz-Albrecht-Straße kommen, die anderen können zur Arbeit kommen, bei Siemens und so. Das dringt durch die Türritzen und Schlüssellöcher, verbreitet sich blitzschnell durch die Flure, zieht in andere Zellen ein, hält sich dort eine Weile steif an der Wand, blättert dann runter und zerfällt dann ganz rasch. Das Gerücht ist die Tageszeitung aller Gefangenen. Freitag ist immer Schichtwechsel in Moabit. Da werden die Hartnäckigen ausgemustert und zum Weichmachen weggebracht. Schon um 2 Uhr ist Flurappell, alles raus, antreten, stillgestanden, Achtung, der Stubenälteste meldet's dem Kapo, der Kapo dem Türschließer, der Türschließer dem Wachtmeister und dieser dann dem Inspektor. Nach einiger Zeit kommen Herren, hochgestellte Beamte, wie es scheint, in feinen Straßenanzügen, die Kommissare von der Geheimen, und lassen Listen verlesen. Sie tun es nicht selbst, sie stehen nur dabei, sie stehen schweigend daneben und grinsen manchmal, wenn ein Name fällt, der ihnen was sagt. Bethke, Karl, vortreten. Sehen Sie, Bethke, das hätten Sie sich sparen können, nicht wahr? Wusste Bethke das? Sie haben hier so ihre Methoden. Sie machen sich nicht die Hände schmutzig. Männer, die nichts Richtiges rausrücken, obwohl da was drin wäre in ihnen, wie eben zum Beispiel in Bethke, werden für 6 Wochen nach Oranienburg abgestellt, zur besonderen Behandlung durch die SS. Sie werden weich geknetet, man wird es dann sehen. Abends um 6 kommen die Autos zurück und bringen die von vor 6 Wochen, den Bunsen Hermann, den Meister Kurt, den Schuhmacher Horst, den Levi Siegfried, der auch so schweigsam war und deshalb 6 Wochen geknetet wurde, damit er schön weich und gesellig würde. Berlin-Moabit, das ist fast eine Erholung, jeder sehnt sich hierher, jetzt wird er reden, alles. Es ist dunkel in der Zelle, es ist ein trüber Märztag und um 6 Uhr schon beinahe Nacht. Draußen tropft Schnee, als Levi Siegfried bei uns eingeliefert wird. Über der Zellentür brennt ein dünnes, bräunliches Licht. Ich sehe den kleinen Mann hineinstolpern, sehe ihn ängstlich und ratlos vor der Holzpritze stehen und höre, wie er dann mit artiger Stimme fragt, »Wo darf ich denn Platz nehmen, meine Herren?« Schweigen, Gelächter, Gepuste im Raum. Hat es je so etwas schon einmal gegeben, meine Herren? In der Nacht lag er bei mir und fragte immer wieder, schlagen die hier auch so mit ihren Ochsenziemern? Und ich nach einer Weile, nein, ich wisse das nicht, und schob ihm dann etwas Brot zu, einen alten, ausgetrockneten Kanten, den ich noch unter dem Kopfkissen hatte. Iss doch etwas, sagte ich leise, du musst doch halb verhungert sein, Mensch. Da fing der Levi Siegfried nach einer Weile zu wimmern an. Er atmete tief, schnaufte plötzlich ganz unruhig. Das Schnaufen ging bald in Schluchzen über und dann brach es los. Der kleine und glatzköpfige Mann, der unter dem Bülowbogen früher ein Juweliergeschäft hatte und immer ein Herr geblieben war, auch noch in Oranienburg, brach in ein lautes Kinderweinen aus, schluchzte und stöhnte vor sich hin. Jetzt kommen Sie wieder schlagen. Man darf doch nicht aus der Reihe essen, mein Herr, wissen Sie das nicht? Es war fast zum Lachen, es war sehr komisch, das mit dem wunderlichen Herrn Levi. Er gab uns noch manchen Grund zum Lachen. Eines Tages sind meine Eltern da. Es ist schrecklich und wunderbar. Eine solche Nachricht in Moabit, sie macht mich ganz krank. Die holen mich aus der Zelle, sie führen mich über lange eiserne Gänge. Es geht 3 Wendeltreppen hinunter, dann wieder durch Gänge, die noch immer aus Eisen sind. Dann kommt ein großes Gitter, ein richtiger Käfig, in den sie mich schieben. Papiere werden unterschrieben und ein Ziviler übernimmt mich und führt mich wieder über viele Flure, die jetzt schon Holztüren und Fußboden aus Linoleum haben. Es riecht nach Terpentin. Ich gehe ganz steif und starr, habe wie eine Holzpuppe die Schultern hochgezogen und die Hände auf dem Rücken verkrampft und tue, als gehe mich das gar nichts an und denke, deine Eltern sind da, hörst du das nicht? Wie kommen sie in dein Gefängnis? Wie sind sie hier hereingekommen? Der Zivile brachte mich nicht in eine Besuchszelle, er brachte mich auf sein Dienstzimmer. Meine Eltern waren doch etwas Besseres und da saßen sie dann. Ich erschrak, die kamen von weit, sie saßen auf hohen Stühlen, ängstlich rührend und irgendwie aufgelöst vor Liebe. Sie wirkten so fein. Meine Mutter trug einen glänzenden Pelzmantel, ein seidiges Kleid und hatte Perlen um den Hals. Das trug sie immer zur Oper. Sie hatte auf dem Fußboden einen Pappkoffer aufgeklappt. Wie immer hatte sie wunderbar an alles gedacht, hatte Strümpfe und Unterhosen und ein weißes Nachthemd mitgebracht und stolperte jetzt darüber und lag mir in den Armen und rief nur immer »Mein Sohn, mein armer Sohn« und begann dann richtig zu weinen, wie in der Oper. Sie haben aus Eichkamp meinen Koffer mitgebracht, all diese kleinen Sachen von früher, Rasierzeug und Taschentücher, ein Handtuch und auch was zum Schreiben, viel warme Strümpfe und auch Hyperion liegt dabei. Ich erkenne die Gegenstände hier als die meinen. Und ich möchte wieder meinen Brief schreiben, dass ihr mich besucht habt, war wirklich nett. Ich danke für all die schönen Sachen. Sie werden sie mir sicher nicht lassen, aber trotzdem und schöne Grüße an euch von eurem Sohn. So ungefähr würde es gehen, aber so geht es nicht. Sie sind da, sie sind wirklich hier im Zimmer. Ich muss jetzt etwas sagen, nicht das Ganze, irgendetwas. Wie macht man das? Mein Vater sieht richtig mager und alt aus. Er sieht mich mit diesen großen, verstörten Kinderaugen aller Staatsbeamten an und flüstert nur immer, der Minister, ich habe in deiner Sache mit dem Minister gesprochen, du kommst bald frei, und schluckt dann so, dass ich wegsehe. Es ist eine richtige große Familienszene, wie in der Bibel, der verlorene Sohn, oder nein, die verlorenen Eltern, so etwas findet sich wieder, so etwas geht zum Schluss doch gut aus, meistens. Es muss ja nicht immer ein Kalb geschlachtet werden, die Liebe währet ewiglich, so steht es auf vielen Gräbern geschrieben. Kehre zurück, mein Sohn, es ist dir alles vergeben, so steht es manchmal auf Litfaßsäulen in unserer Stadt. Herr Kommissar, so höre ich später meine Mutter sagen, sie hat sich mit ihren schönen theatralischen Gebärden dem Gestapo-Mann beschwörend zugewandt. Sie ist immer noch eine ungewöhnliche und imponierende Frau. Es glitzert um sie. Sie wollte ja einmal zur Oper als Sängerin. Da ist was hängen geblieben. Herr Kommissar, unser Sohn ist unschuldig, sagt sie gebieterisch. Glauben Sie es uns? Wir kennen ihn doch. Wir sind doch immer unpolitisch gewesen. Und mein Vater hat sich auch erhoben. Nie, sagte er, hat es so etwas in unserer Familie gegeben. Hochverrat, unmöglich in unserer Familie. Mein Gott, es ist alles so rührend und liebevoll. Sie stehen jetzt wie zwei gebrochene Engel vor dem Beamten und bitten für ihren Sohn. Mein Gott, sie träumen noch immer diesen alten Familientraum. Sie glauben noch an das Märchen, das 1914 begann am 1. August, am Tage des Kriegsausbruches, als sie heirateten. Sie wollten den Riss mit Liebe zudecken. Sie wollten in diesen Weltbruch Familie kleistern. Unsere Familien, unser Sohn, unser Haus. Ihr Lieben, ist das nicht alles kaputt und entzwei? Es ist grässlich. Immer in solchen großen Augenblicken empfinde ich nur Erstarrung und Kälte, bin reglos und kann nichts sagen. Erst wenn ich allein bin, kommt mir das Leben wieder. Ich denke, sie werden jetzt nach Hause fahren, traurig und doch getröstet. Sie werden in der S-Bahn sitzen, ratlos und stumm. Sie verstehen ihren Sohn nicht mehr, der nun unter lauter Politischen sitzt. Wir sind doch immer ganz unpolitisch gewesen. Sie werden durch das leere Haus gehen, die Dielen knarren, es ist still und hart, und sie werden noch immer hoffen, dass alles gut wird. Sie sind so lieb, sie sind wie verstörte Kinder, die des Abends hinter dem Fensterglas liegen und auf ein Wunder warten. Alle warten ja auf ein Wunder. Es wird nicht kommen, das Stück ist aus, der Text ist abgelaufen, die Bühne ist leer, ihr irrt noch herum, ihr Lieben, ihr sitzt nun in Eichkamp und ich in Moabit, ihr in diesem Häuschen und ich in meiner Zelle, das wird der Schluss sein, das Ende einer braven deutschen Familie. Es kam die Nacht der Entscheidung. Die Voruntersuchung durch die geheime Staatspolizei war abgeschlossen. Wenn das Verfahren so weit gediehen ist, wird es bekanntlich an den Untersuchungsrichter weitergeleitet. Der muss dann entscheiden, er muss jeden einzelnen Häftling vorladen, muss sagen, ob das ermittelte Material ausreiche, um es der Staatsanwaltschaft zur Anklageerhebung zu übergeben. Dabei kann man auch ausgeschieden werden. Das ist eine forensische Prozedur, an die Sie sich gerne halten. Es gibt der Sache einen legalen Schein, mit Gerechtigkeit lässt sich wunderbar spielen. Es war Anfang April und ich schlief schon sehr tief. Es war bald nach Mitternacht. Da holten sie mich. Sie holten mich von der Pritsche und riefen, nu los, nu mach schon, mach schnell, Kerl, du schläfst wohl. Es knackten Schlösser und Schlüssel, klirrten in großer Eile und Amtlichkeit, dann wieder durch diese eisernen Flure, durch Kellergänge, durch schwere Panzertüren, die umständlich aufgeschlossen und wieder verriegelt wurden. Auf dem Steinboden hallten die Schaftstiefel der Grünen laut, Wichtigkeit lag darin, ich war nicht mehr steif, die Starrheit war von mir gewichen, ich dachte, alles schläft jetzt in Moabit, aber in deiner Sache ist etwas erwacht, jetzt geschieht was, etwas wird sich jetzt ändern. Sie führten mich durch ein düsteres Labyrinth. Es gab hier ein unterirdisches Reich, eine dunkle Stadt in der Stadt. Es ging immer noch weiter, dann wieder um eine Ecke und plötzlich stand ich in einem dunklen Gang und durfte nicht weiter. Zwei Grüne hielten mich und bauten sich kräftig daneben auf. Wir standen an einer Wand und nach einer Weile erkannte ich andere Gefangene und andere Grüne, die auch längs der Wand standen. Das Auge gewöhnt sich allmählich an spärlichstes Licht. Ich sah einen langen, düsteren Kellerflur, an dessen Wänden auf beiden Seiten Häftlinge aufgestellt waren. Sie standen wie angenagelt und zwischen zwei Häftlingen immer ein Polizist, eine endlose Kette, die sich irgendwo im Dunkeln verlor. Ich kannte sie nicht. Hier sah ich zum ersten Mal ihre Gesichter. Ich sah das andere, das heimliche Deutschland. Es sah bleich und wirr und abenteuerlich aus. Es war eine Versammlung der Unterirdischen. Staatsfeinde sehen sich merkwürdig ähnlich. Sie sehen kläglich und furchterregend aus, tragen viel zu weite, zerlumpte Anzüge, zeigen ausgemergelte, bärtige Gesichter. Aus ihren erloschenen Augen zuckt manchmal ein Rest von Leben. Dunkelheit ist um sie gebreitet. Man kann kaum glauben, dass das die Helden des Widerstandes sind. Sie werden uns immer so mutig und strahlend geschildert. So sind sie nicht. Sie sind eher wie Partisanen im Krieg, zerrissen, verhungert, mit einem Schein von Verbrechen und Schuld um sich. Sie sind sehr vereinzelt und tragen keine Uniform, die sie schützt. Jeder trägt seine Tat jetzt für sich. Jeder ist nur für sich schuldig geworden. Das möchten einmal Juristen und Schriftsteller gewesen sein. Jetzt sind sie nur Verbrecher. Das mögen einmal Studenten und Professoren gewesen sein. Jetzt sind sie nur noch Reste, Opfer, gebrochene Macht. Es ist mit ihnen kein Staat zu machen. Die Kette rückte sehr langsam vor, von Zeit zu Zeit ruckte sie ein paar Meter vor, ganz vorn war eine Tür, in deren Lichtschein, wenn sie geöffnet wurde, einer rasch verschwand. Ein greller Lichtkegel erfasste die Gestalt, strahlte sie einen Augenblick scharf an, zog sie nach innen, die Tür klappte zu. Dunkelheit war wieder im Gang, warten, stehen, schweigen, dann rückte es wieder voran, langsam hebt sich die Wand vor mir wieder ab. Jetzt steht ein großer, massiger Kerl da, der wirre Haare und einen Vollbart hat. Er sieht wie ein Zigeuner oder ein böhmischer Professor aus, mit der Zunge streicht er über seine Unterlippen und beißt dann darauf. Er steht wie ein uralter Baum zwischen den beiden Polizisten, die ihn stramm und jung wie grüne Förster flankieren, sie halten das Wild gefangen. Plötzlich flutet grelles Licht um mich. Ich stehe im Zimmer des Untersuchungsrichters. Ich taumle ein wenig, so heiß und taghell ist hier alles. Das Zimmer ist kahl und leer. Nur auf einem Schreibtisch türmen sich Akten. Der Mann hinter den Akten sieht alt und faltig aus, sehr klein und mausgrau. Er trägt einen randlosen goldenen Kneifer und blickt immer in die Akten und dann wieder auf mich, vergleicht das und prüft und versinkt dann über seinem Schreibtisch und liest und brütet so vor sich hin. Ich stehe ganz nah vor seinem Tisch und sehe direkt vor mir zwei hohe Stöße liegen. Es sind Formulare, wie ich jetzt erkenne, zwei hohe Formularstöße, Vordrucke. Der eine ist grün, der andere knallrot. Ich drehe den Kopf etwas seitlich, blinzle und entziffre auf dem roten Stoß Einweisung. Und auf dem grünen steht deutlich Entlassung. Es steht da in fettem schwarzem Druck und hat jedes Mal ein Ausrufezeichen dahinter. Mir beginnt plötzlich das Blut im Halse zu schlagen. Das Wort Entlassung ist da, es ist plötzlich da. Ich habe es nie hier geglaubt. Auf grünem Papier steht es groß und dick und schlägt mir nun im Halse und tanzt durch den Raum und wirbelt mir durch den Kopf. Du musst jetzt nur still sein und abwarten, sagt etwas in mir. Nach einem Papier muss er greifen, er muss zwischen Rot und Grün entscheiden. Zum Schluss muss er es. Plötzlich begann er mit einem Verhör. Er wollte wissen, wie ich zu Vanya stünde und warum und weshalb und wie lange schon. Und ich sagte schon immer, seit Obertertia schon, es war einfach mein Freund. Ihre Beurteilung ist nicht schlecht, erwidert er und weist mit einem Bleistift auf meine Akte. Sie kommen doch aus einer anständigen Familie. Wie konnten Sie sich solche Freunde suchen? Ich zuckte mit der Schulter und sagte, ich weiß nicht, es war eben so. Er versinkt wieder in seinem Sessel und sagt nach einiger Zeit, ohne aufzublicken, wissen Sie, welches Urteil unsere Kollegen über Sie abgegeben haben? Bei guter Behandlung vielleicht noch für den völkischen Staat zu retten. Und nach einer Pause, während der er den Bleistift quer zwischen die Lippen gelegt hat und mich kritisch anblickt, »Na, was sagen Sie dazu? Ist das wahr?« Ich nicke nur und starre auf die beiden Papierstöße, grün und rot, und denke, wo wird er hingreifen? Vielleicht grün bei guter Behandlung? Ich spüre plötzlich eine lähmende Angst in mir, die Angst, dass das hier immer so weitergeht, immer Verhöre, Vernehmungen, immer Zellen und Schlösser. Du kommst da nicht raus, du steckst schon so drinnen, und sehe ihn nach dem roten Stoß greifen und sage leise, lassen Sie mich hier raus, Herr Untersuchungsrichter, mein Gott. Dann verging eine Weile. Er sah mich prüfend und nachdenklich an, schob plötzlich die Akten von sich weg, erhob sich, beugte sich nach vorn über. Erst jetzt sah man, wie klein er war. Er griff mit der rechten Hand nach einem Stoß, zog ein grünes Formular an sich, sagte gar nichts und begann nur zu schreiben. Ich bin frei, ich bin frei, ich kann es noch kaum begreifen, was ist das Freiheit? Ein Geruch, ein Geschmack, ein Hauch von Welt, alles. Ich atme tief ein, es ist April, ein Geschmack von Frühling liegt schon in der Luft. Ich gehe durch die Straßen der Stadt, gehe wie betäubt an Geschäften, an Wirtschaften, an kleinen Gemüsewagen mit Grünkohl und Apfelsinen vorbei, höre eine Frau rufen, sehe einen Jungen einen Schubkarren ziehen, blicke in die Schaufenster, sehe mich im Spiegel, das bist du also. Also, du bist frei, da gehst du nun. Ich sehe Asphalt unter mir, grau und nass. Ein Hund schnuppert an einer Laterne, sehe Autos auf mich zukommen, höre das Schlagen der S-Bahn hoch neben mir, hell und hastig ziehen gelbe Wagen vorbei. Menschen eilen an mir vorüber. Ich bin so begierig nach Welt, ich schmecke wieder Welt. Dieses graue, trübe, hässliche Berlin, diese Mauern und S-Bahnbögen, diese Brücken und Kneipen, lese Schultheiß, Patzenhofer, lese Singe, lese Brauhaus, Tempelhof, alles ist wieder da und ist wie geschenkt. Freiheit, das ist Welt, in der wir uns verlieren und finden können. Du musst nun die alten Worte und Gesten wieder lernen. Du bist frei, du musst wieder lernen, in die Hosentasche zu greifen, die Geldtasche zu nehmen, zu öffnen, nach Münzen zu suchen. Das alles war einmal da, du musst es wieder lernen. Du musst am Bahnhof Friedrichstraße vor den Schalter treten und musst laut sagen, einmal dritter Eichkamp. Du musst es ganz ruhig sagen, niemand soll merken, dass das für dich neu ist und dass du es zum ersten Mal tust. Du hast es früher getan, alles soll sein wie immer. Wie immer gehe ich zu Aschinger, stehe an der Theke, Menschen umdrängen mich, stelle mich an der Schlange an, eine dicke Frau gibt vorne Suppe aus. Ich habe Hunger, Hunger nach Welt und Erbsensuppe und höre mich dann sagen, Löffelerbsen mit Speck und ziehe dann mit dem Teller ab und stehe an einem dieser Tische, puste und denke, es geht doch nichts über Erbsenbrei, Erbsenbrei ist meine Lieblingsspeise. Ich stehe am Schalter im Bahnhof Friedrichstraße. Ich höre mich deutlich sagen, einmal dritter Eichkamp. Es klingt mir so fremd. Eine Frau wirft mir eine gelbe Karte entgegen. Überall arbeiten jetzt Frauen. Münzen rollen über die Messingplatte, drehen sich, kippen ab, rollen, fallen auf den Boden. Ich bücke mich, hebe sie hastig auf, spüre, wie meine Finger dabei zittern. Ich umklammere das gelbe Pappstück und laufe davon und stehe dann auf der Rolltreppe und lasse mich langsam nach oben tragen. Oben ist alles wie immer. Sie haben das grüne Schild gezogen, Spandau West. Mein Gott, ich saß in Moabit, aber hier fuhren die ganze Zeit Züge nach Potsdam, nach Lichtenrade, nach Gleisdreieck, nach Erkner und alle 10 Minuten auch einer nach Spandau West. Wie kann das sein? Wo bleibt die Zeit? Wo ist sie hin? Ich werde also nach Eichkamp fahren. Ich werde wie immer im S-Bahn-Abteil sitzen. Die Häuser und Mauern und Straßen der Stadt fliegen am Fenster vorbei. Uralte Melodie, Zoo, Savigneplatz, Charlottenburg, Westkreuz, Eichkamp. Ich werde da aussteigen, werde durch die Siedlung gehen und dann vor unserem Hause stehen, natürlich. Ich werde klingeln und warten und das Herz wird mir klopfen und ich werde sagen, ich bin da und werde dabei etwas verlegen sein. Meine Mutter wird mich in ihre Arme schließen, sie wird es mit ihren schönen und doch etwas theatralischen Gebärden tun und wird schluchzen, mein Kind, mein Sohn, mein liebes Kind. Und ich werde ganz steif und starr dastehen, werde denken, ich bin da. Bin ich da? Das zerbrochene Haus von Horst Krüger und von ihm selbst gesprochen. Kein Goethe und Beethoven mehr, kein Auferstehen. Jetzt sind alle Kanonen der Welt auf Deutschland gerichtet. Das Ende ist da, das richtige Weltende. Das Reich bricht entzwei, sein Reich, unser Reich, deutsches Reich bricht entzwei. Jetzt wird nur noch gestorben.